Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Supermercado. Mit Maro Aldesoki. Tachchen. E juiz de toga, referência fica, pega gingado que joga mandinga de Angola. Vou bater para tu, para tu, bater para o gol a bola. Eu que rimo, rumo, rame, rame, radiola. E falta pouco, rebatendo no sufoco, resbolega no papoco, tipo louco que se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita, não paga. Chegando como quem nada não quer. Saca essa saia na parada, nego se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita, não paga. Chegando como quem nada não quer. Siga em nome, joga simiona aqui do lado de Brasília. Faz saca saia na pegada de gorilo. Jogue para os lobos que liberam a matilha. Na sala de dança, bicho solto, segue a trilha. Gente de fala, fala, vem dançar o raga raga. Sabe sistema de seco no pé, aqui chega e estrala. Como na Brasilona, HBR que propaga. Tomás, Semento, Mestre Renato, e chega e fala. Que vai baixar, que vai baixar, camará. Que vai baixar, que vai baixar, camará. Que vai baixar, que vai baixar, camará. Que vai baixar, que vai baixar, camará. Que vai baixar, que vai baixar, camará. Que vai baixar, que vai baixar, camará. Que vai baixar, que vai baixar, camará. tipo louco que se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita não paga. Chegando como quem nada não quer. Saca essa saia na parada. Nego se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita não paga. Chegando como quem nada não quer. Querida pastinha, camará, querido senhor, camará, querida, meu Deus, camará, querido, meu amor. Querida pastinha, camará, querido senhor, camará, querida, meu Deus, camará, querido, meu amor, pra lutar. Ninguém dorme, bomba na sala de dança, o paredão é enorme. É a adição de sistema, bate segundos conforme. Com fome enquanto malandragem some com a chegada dos meninos de uniforme. Nego quase desmaia quando chega e se depara com uma de barra de saia. Rebolando no embolado da gandaia, saca a saia pra sacar esse movimento. Bate feito rápido a raia na caixa dos pensamentos. Só um momento. Bumbo retumba no esqueleto, a perna bamba. Bem de samba, tupi de tambor, de que tupinamba. Valor em chama, meu chama os veio preto. De que é só do pico, avisa lá que vai baixar meu camarada. Tipo louco que se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita não paga. Chegando como quem nada não quer. Saca essa saia na parada. Nego se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita não paga. Chegando como quem nada não quer. Saca essa saia na parada. Querida pastinha, camará, querido, camará. Um 11.11 Uhr. Ja, es ist 11.11 Uhr. Wir haben es geschafft. Oh, endlich. Ich dachte schon, wir schaffen es nicht pünktlich. Jetzt wird nämlich genau angestoßen. Also ich meine, wenn wir das Fenster aufmachen würden, würden wir vielleicht auch ein bisschen draußen die Leute hören. Zum Karneval wird angestoßen. Bis Mittwoch wird nämlich in Köln gefeiert. Es wird verwandelt in eine bunte Mekka der Kostüme. Ja, und da ist alles zu sehen. Also Leute verkleiden sich als Telefonzelle, als Taxi, als Häuser. Also die Kreativität ist auf jeden Fall unglaublich. Wenn Sie sich spontan entschieden haben, den Karneval doch mitzufeiern, aber sie haben jetzt nicht wirklich unbedingt eine große, tolle Idee. Wenn sie zu einer Kostümparty eingeladen sind und wollen nicht unbedingt Geld für ihr Kostüm ausgeben, dann haben wir jetzt nämlich eine sehr gute Idee für sie. Die Autorinnen Senta Best und Viola Kraus helfen ihr jetzt nämlich auf die Sprünge. Die sind jetzt bei mir im Studio. Sie haben das Buch geschrieben, Samstags bin ich Sushi. Und sie stellen, da stellen die beiden 37 urkomische und trotzdem einfach mal zu bastelnde Kostüme vor, die sie sich, die sich zum Karneval auf jeden Fall eignen. Vom Armleuchter habe ich gesehen, ihr beiden seid ja jetzt hier. Hallo. Bis zum Zalando-Mann ist alles auf jeden Fall mit dabei und ja. Senta und Viola sind jetzt bei mir. Seid ihr eigentlich total Jeck oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Okay, ja, also wir feiern auf jeden Fall sehr gerne Karneval beide und auf die Idee gekommen sind wir aber so, wir haben ja zusammen ein Büro und da haben wir eines Tages mal zum Brainstorming eingeladen, jeder durfte eine Idee mitbringen, die wir vielleicht zu einem Buch verwursten können und Senta Best, die Mitautorin, die kam dann daher mit einer gar nicht ernst gemeinten Idee und meinte, sie hat gehört von so einem tollen Kostüm, das geht so, Butter in die rechte Backe schieben, Butter in die linke Backe schieben. Auf Backe, die Backe meinst Backe, du, nicht nee, in die Backe. Rein, Backen aufblähen. Genau, in den Mund schieben und dann die Backen aufblähen. Und dann draufdrücken und dann kommt vorne die Butter raus. Und dann ist man ein alter Pickel. Was ist das für ein tolles Kostüm? Hallo! Ich fand das so eine geniale Idee und wir fanden es alle so lustig. Und dann haben wir überlegt, oh, Kostüme, darüber gibt es ja noch gar kein Buch. Und das wäre doch total lustig. Und vor allen Dingen Kostüme, die man eben nicht im Laden kaufen kann, sondern einfach selber machen kann mit Sachen aus dem Supermarkt. Und dann haben wir losgelegt zu schreiben. Und gibt es denn da auch noch andere Kostüme, die sich auch so, also gibt es noch was neben dem Eiterpickel, was man vielleicht auch, was auch so einen Effekt hat mit, es kommt irgendwas raus oder es passiert was irgendwas? Ekliges, meinst ja? du? Das ist uns leider vom Verlag fast alles verboten worden. Also es waren auch sehr absurde Sachen dabei, zum Beispiel sich unter die Sonnenbank legen, damit man rot wird. Als, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Kostüm das war. Und was war man dann, im Toaster verbrannt? Oder? Ich glaube Misthaufen gesagt, oder sowas. Vergessen. Ja. Ist auch schon sehr lange her. Nee, Indianer, sowas haben wir nicht. Habt ihr denn auch schon mal Rückmeldung von Usern bekommen? Ehrlich gesagt noch nicht. Nee, wir haben auch ehrlich gesagt keins dieser Kostüme jemals ausprobiert. Wie? Ihr habt die Kostüme ins Buch, ach so. Die sind alle so einfach, dass irgendwie schon klar ist, wie die funktionieren. Erzählt uns doch mal eins. Also jetzt sitzt vielleicht jemand vorm Radio und denkt sich, oh, ich will auch beim Karneval mitmachen. Was hat man denn so zu Hause, was man auf jeden Fall jetzt sich zum Beispiel ummachen kann oder Butter in die Backen schmieren kann? Also was wäre dabei? Also ganz kurz noch zum Eiterpickel, der heißt jetzt Pickel im Buch und das ist nicht mehr Butter, sondern ist Vanillepudding, also ist gar nicht mehr so ekelig. Also auch jeder selber machen. Ja. Wir haben was dabei, wir haben mitgebracht ein Croissant, das man sich noch morgens schnell kaufen kann. Das ist nämlich das Kostüm, das ich heute tragen werde. Da nimmt man ein Croissant vom Bäcker oder ein Hörnchen, noch besser. Nimmt ein Stirnband, das man bestimmt auch zu Hause liegen hat, Haarband, was auch immer, näht da das Croissant drauf, befestigt es irgendwie, zieht sich braune Kleidung an, braun-beige Kleidung an, nimmt ein altes T-Shirt und einen Edding oder einen Textilmarker und schreibt dann vorne drauf auf das T-Shirt A. Und A und yeah. Hörnchen gibt dann A-Hörnchen. Und die Effektsteigerung ist das B-Hörnchen, was man noch mitnehmen kann. Ach, okay, das ist sehr süß, finde ich. Gibt es auch noch irgendwas, was vielleicht noch auffälliger ist, wo alle sagen, oh Gott, oder wo man vielleicht noch sehr viel Platz braucht? Also auffällig ist etwas, das hat auch sicherlich jeder zu Hause oder im Auto, im Notfallkasten. Wir könnten das auch hier nachbasteln. Wir könnten den Oscar nachmachen. Dann nimmt man einfach die Wärmefolie aus einem Notfallkasten und schneidet die sich, beziehungsweise legt die sich zurecht um den Körper, bindet vielleicht noch ein bisschen Tape drum oder Bindfaden drum, nimmt sich ein Messer und wirft sich dann so in Pose und ist dann ein ganz leuchtender, edler, auffallender Oscar. Wow, das ist eine tolle Idee. Also ich weiß ja auch, dass ihr irgendwas für mich mitgebracht habt. Ja, aber ich bin nämlich heute nicht verkleidet. Also mal gucken, wir sprechen gleich noch mit Senta und... Oh, siehst du? Viola. Oh, dieser Karneval. Ich habe einfach auch schon Schnaps getrunken. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's right. Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. Shock you see, he left us the sun. Atoms in the air, organisms. alle anderen. Was haben sie mir nicht alles erzählt? Wie es rollt, wie es klappt, wie es funzt, wie es geht. Oh Mann, ey, ich merk schon mich im Leben Profis. Will weg, weil dieses Leben doof ist. Mach Urlaub in den Misanthropen. Ich höre euch nicht, ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fickt euch Allee. Wo ich auf der Veranda meine Eier schaukel. Da hab ich immer recht guten Blick auf den See. Auf Live, hier wächst mein Gras über euch. Soll eure Welt noch untergehen, solange ich nicht runtersteh. Ich mal den Teufel nicht an die Wand, ich lass ihn für mich kochen machen. Ihr denkt, wo soll das alles enden? Beschwerden an meinen Assistenten, damit er sie für mich verbrennt. Denn ich kann grad nicht, ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fickt euch Allee. Auf der Veranda meine Eier schaukel. Da hab ich immer recht guten Blick auf den See. In meinem Wochenendhäuschen in der Fickt euch Allee. Ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fickt euch Allee. Wo ich auf der Veranda meine Eier schaukel. Da hab ich immer recht guten Blick auf den See. In meinem Wochenendhäuschen in der Fickt euch Allee. Zum Glück ist Radio nur Radio. Großstadtgeflüster hier um 11.22 Uhr in Funkhaus Europa. Mir klebt nämlich gerade ein Pflaster im Gesicht und mir wurde auch gerade, ich glaube, was wurde mir gerade angemalt? Also Santa und Viola haben nämlich ein Buch geschrieben und zwar Samstags bin ich Sushi. Ja, da drin stellen die beiden 37 verschiedene selbstgemachte Kostüme vor. Und was ist das, was ich gerade im Gesicht habe? Also, ich habe mich immer noch nicht gesehen. Du bist das Schönheits-OP-Opfer. Dazu haben Ach, Schönheits-OP-Opfer, toll. Sorry. Dazu haben wir okay. Dir Kajalstift so ein bisschen ins Gesicht geschmiert, als quasi Narben. Ja. Und du hast eine Duschhaube auf dem Kopf und ein paar Pflaster im Gesicht noch. Und normalerweise als Effektsteigerung könnte man dir noch ein bisschen Ketchup irgendwo hinschmieren, weil das ja auch vielleicht noch nachblutet. Ja, ja, super. Tolles Kostüm. Ich habe auf jeden Fall eine schöne Haube auf dem Kopf, die normalerweise man immer eigentlich bekommt, wenn man im Hotel war. Und mein Kollege Ole wird gerade von Katja Gamasch. Das ist so laut, was ist das? Was ist diese goldene Folie? Woher kriegt man die? Ich bin jetzt tatsächlich der Oscar. Siehst du das nicht? Ich glaube, ich habe das manchmal in meinem The Academy Awards so. Oscar. Ach, nicht so, nicht der Oscar aus der Mülltonne, aus der Sesamstraße. Ja, perfekt. Ole ist jetzt verkleidet als Oscar. Wie habt ihr ihn so hinbekommen? Also, wir haben ihm eine Rettungsdecke aus einem handelsüblichen Erste-Hilfe-Kasten in dem Fall nur umgewickelt. Also normalerweise soll man das noch ein bisschen festbinden, aber da wir jetzt nicht so viel Zeit haben, machen wir das sehr provisorisch. Ja. Und sieht aber trotzdem super aus. Katja nimmt gerade einfach Tesafilm. Ja, aber perfekt. Und dann kriegt er noch der Oscar hat ein Schwert in der Hand. Ja. Was wir auch nicht wussten. Problem ist, ich bin recht unbeweglich. Ja, das wird auch im Buch erklärt, wie man damit auf Toilette geht und so weiter. Ach so. Ja, aber ich habe hier nämlich auch, ich habe ja gerade euer Buch in der Hand. Samstags bin ich Sushi. Und zwar sehe ich jetzt hier gerade, bei mir das Schönheits-OP-Opfer. Ihr habt ja richtige Kategorien. Also da steht erstmal, was ich nehmen muss dafür, um so auszusehen. Dann Dann gibt es hier auch richtige Empfehlungen. Was ist das Feiertauglichkeit? Wie viele Punkte? Genau. Ne? Und der Flirtfaktor. Mhm. Wo ist denn der Flirtfaktor am größten? Also für alle Singles, damit sie sich freuen. Als was sollen sie sich verkleiden? Oh, gute Frage. Wahrscheinlich beim Zalando-Mann, weil der auch einen Trupp kreischender Mädels dabei hat. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist schon eine Weile her, dass wir das Buch geschrieben haben. Ja. Aber ich nehme an, der Zalando-Mann ist ganz gut. Der Zalando-Mann ist super. Es gibt aber auch noch viele andere Kostüme, die tatsächlich alle Punkte haben. Ich schaue gerade mal, wie das beim Oscar aussieht. Ja, dem Oscar haben wir auch volle Punktzahl gegeben. Weil der Oscar kann sich nämlich als Effektsteigerung, die es auch zu jedem Kostüm gibt, jemandem auf den Arm schmeißen, weil er ja quasi in der Hand getragen wird, weil er ja verliehen wird. Ah, toll. Deswegen also wird Olaf vielleicht rumgetragen. Sehr perfekt. Dann sehe ich hier gerade charismatisch, praktisch gut, Conchita Wurst. Was ist das bitte für ein Kostüm? Ihr erinnert euch sicher an der Grand Prix de la Eurovision. Ja. Da war ja die Conchita mal dabei. Genau. Und also da steht zum Beispiel, ich nehme eine Tofu-Wurst oder eine normale Wurst. Ja, wir sind beide Vegetarier, das ist eine Tofu-Wurst. Ach so, okay. Einen hübschen, dicken Faden, schwarzen Kajal oder Fake-Bart und ein glamouröses Kleid und dann dunkelbraune Haartönung. Genau, ach, okay. Also ganz einfach auch. Sich einen Bart anmalen mit dem Kajal, das glamouröse Kleid anwerfen und dann die Wurst oder Tofu-Wurst einfach um den Hals hängen, dann ist man schon die Conchita Wurst. Super, es gibt auch die Dschungelpromis, also ihr habt auf jeden Fall der Oscar. Genau, jetzt habe ich dich gefunden, Ole. Oh Gott, Ole, wie siehst du aus? Also er leuchtet auf jeden Fall extrem und ich würde mal sagen, wer sich noch nicht entschieden hat, welches Kostüm er tragen möchte, der sollte sich auf jeden Fall dieses Buch mal zulegen. Samstags bin ich Sushi. Senta Best und Viola Kraus haben dieses Buch geschrieben und da findet man 37 verschiedene selbstgemachte Kostüme. Vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Und ich weiß noch nicht, ob mir mein Kostüm gefällt, also ich gucke es mir auf jeden Fall gleich an. Ole fotografieren wir und dann sehen wir das auf Facebook, ja, bei uns hier, Funk aus Europa. Come here and visit my world, it has trees, shining stars, our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting, summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles, you and me is more than the gray sky. Time to go, dance with me one more time. Visit my world, it has trees, shining stars, our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting, summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles, you and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to dance with me one more time. One more time. Oh, 32. Es muss ja nicht immer Südostasien sein. Man kann auch mal nach Südamerika, finde ich. Also es wird auf jeden Fall Zeit. Heute geht's dafür nach Buenos Aires. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Zypern unterwegs. Zypern unterwegs reist heute in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires mit Funkhaus Europa-Reporter Lukas Tomaszewski. Du hast ja Geheimtipps und Highlights des Kulturbetriebs am Rio de la Plata dabei, Lukas. Und du startest direkt mal mit so einem richtig schönen Klischee. Richtig. So wie Sportfans bei Argentinien natürlich an Fußball und Gastrofans an Rindfleisch denken, so denken doch Musikfans wirklich an Tango, oder? Ja, klingt auf jeden Fall schön. Ja, toll, man hört auch die Tanzschritte. Hier wurde der weltbekannte Paartanz in Buenos Aires ja auch schließlich erfunden. Also Tango-Tanzveranstaltungen, die Milongas, die kann man in Buenos Aires ja auch wirklich an jeder Ecke finden. Für junge Argentinier eher so eine Art Relikt aus der Vergangenheit mit traditionellen Rollenbildern. El hombre conduce y la mujer luce. Der Mann führt und die Frau glänzt, besagt ein uraltes Sprichwort. Aber Argentinien ist eben auch als erstes Land in Lateinamerika, das Land, das die Homo-Ehe eingeführt hat. Und darum gilt Buenos Aires auch als Tourismusmagnet für viele Schwule und Lesben. Und die kommen zum Tango-Tanzen zu Marina do Campo in ihre Tango-Queer-Veranstaltung. Hier gibt es sowohl Frau-Frau, Mann-Mann als auch Mann-Frau-Tanzpaare. Ich habe diese Veranstaltung Tango-Queer aufgemacht, um allen anzubieten, beide Rollen zu tanzen, zu führen und geführt zu werden, unabhängig von ihrer sexuellen Identität. Wir haben mit ganz wenigen angefangen und in diesem November haben wir schon zum 9. Mal ein internationales Tango-Queer-Festival gefeiert. mit Besuchern von der ganzen Welt. Die Bewegung wächst also. Ja, im historischen Tanzsaal La Maldita Milonga finden sich an einem Dienstagabend gut 100 Besucher ein. An den kleinen Tischchen wird dann der lokale Rotwein getrunken und auf der runden Tanzfläche schieben sich sinnlich umklammert und mit geschlossenen Augen die bunt gemischten Tanzpaare übers Parkett. Queer Tango, Sie können auch gleich weiter mitschreiben. Das war auf jeden Fall der erste Kulturtipp, den uns Lukas Tomaszewski mitgebracht hat aus Buenos Aires. Gleich hören wir auf jeden Fall mehr. I wouldn't compliment myself for what I've become. Tell her I owe it to her. Tell her I owe it to her. I wouldn't praise myself for every good thing I've done. Jack Garrett, Breathe Life, 11.38 Uhr. Wenn ich in den Urlaub fahre, dann versuche ich meistens, diese ganzen Touristenorte zu vermeiden. Aber das geht ja gar nicht, weil alle Touristen das denken. Und dafür haben wir unsere Rubrik Super unterwegs. Wir haben nämlich Insider-Tipps. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Küper unterwegs. Heute geht's in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires, eine Kulturmetropole in Südamerika, meint auf jeden Fall mein Funkhaus-Europa-Kollege Vukash Tomaszewski. Vukash hat uns gerade auch schon einen Queer-Tango-Abend empfohlen. Was hat die alternative Kulturszene in Buenos Aires denn noch so zu bieten? Was meinst du? Buenos Aires steht in Sachen Kulturleben wirklich europäischen Metropolen wie Berlin oder Paris in nichts nach. Selbst spät nachts ziehen hier noch Menschentrauben ausgelassen um die Häuser. Und einer der interessantesten Treffpunkte war für mich wirklich das Patio del Liceo im Stadtteil Recoleta. Eine Art Hipster-Kulturzentrum. Oh, was gibt's dort zu sehen? Im begrünten Erdgeschoss, da gibt es ein Restaurant und eine Bar. Und in den verwinkelten Fluren des ersten OGs dann circa 40 Galerien, Ateliers und Boutiquen. Im Patio del Liceo waren es vor allem vor wenigen Jahren Künstler, Designer und andere Kreative, die eine alte und verfallene Mädchenschule wieder flott gemacht haben. Das Besondere, die Betreiber sind oft sozial engagiert und setzen auf nachhaltige Wirtschaftsmodelle. Designerin Paula erklärte mir das Konzept ihrer Boutique. Wir stellen unsere Kleidungsstücke in Argentinien in kooperativer Arbeit her, nicht in der üblichen Sklavenarbeit. Ein Teil der Kleider besteht aus alten Stoffen vergangener Epochen. Wir restaurieren sie und verarbeiten sie in neuen Kollektionen. Diese Vintage-Stoffe kauft Paula auf Flohmärkten, im Netz oder auf richtigen Einkaufsreisen in ganz Amerika. Am Ende steht dann auf jedem Etikett Handmade in Buenos Aires. Und mit ihrem Konzept hat Paula auch übrigens riesigen Erfolg. Sie kleidet unter anderem die Musiker von Bombay Stereo oder Coco Rosie ein. Oh, guter Tipp. Kommen wir vom Geheimtipp zum Highlight vom Hipster-Kulturzentrum. Geht's jetzt wohin? Zum größten Kulturpalast Lateinamerikas, dem 2015 eröffneten Centro Cultural Néstor Kirchner, kurz CCK. Genau gegenüber von der Casa Rosada, dem argentinischen Präsidentenpalast, steht dieser imposante Bau der früheren Hauptpost. Von außen Neoklassik, von innen moderne Architektur, riesige Stahlträger, eine Glaskuppel, überall glänzt Granit und frisch geöltes Holz. Und wer diese 9 Stockwerke einmal so richtig durchlaufen hat, der ist erschlagen vom endlosen Angebot. Im Erdgeschoss findet ein Poesiefestival statt, im 3. Stockwerk eine Breakdance-Battle und im Blauwald, so heißt der imposante Konzertsaal, probt gerade das Philharmonieorchester. Ja, zig Events werden hier täglich den Porteños angeboten und die nehmen das Angebot auch wirklich an, so wie dieser Familienvater hier. Ich finde es sehr wichtig, dass die ganze Bevölkerung kostenlosen Zugang zur Kultur bekommt. Es ist eine echte Alternative für Familien. Sie bekommen freien Zugang zur argentinischen und lateinamerikanischen Kultur. Zuerst haben wir uns ein Puppentheater angeschaut, dann eine Gitarre gebastelt und an einem Kunstworkshop teilgenommen. Wir sind schon seit 4 Stunden hier. Du hast richtig gehört, das ist alles umsonst, das Programm auf internationalem Niveau und die Ausstattung erstklassig. Solche Tipps liebe ich. Ich liebe es immer, wenn es irgendwo umsonst im Land auch abgeht. Wo ist der Haken am Centro Cultural Néstor Kirchner? Ja, den gibt es ja immer. Gegner sagen, eigentlich ist das Haus eine von den Steuerzahlern finanzierte Ruhmeshalle für die sozialistische Ex-Präsidentin Cristina Kirchner und ihren verstorbenen Ehemann Néstor, nachdem auch dieses Haus benannt ist. Im letzten Jahr ihrer Amtszeit wurde es fertiggestellt und es gibt einfach zum Beispiel keine Pressestelle. Niemand weiß, wer der Direktor ist. Es fehlt also die nötige Transparenz für solch ein bedeutendes Haus. Vukash Tomaszewski hat sich für uns die Kulturmetropole Buenos Aires mal angesehen. Super unterwegs, können Sie übrigens alles nachlesen im Netz auf funkhauseuropa.de. Übrigens verbindet man ja immer mit Südamerika im Moment auch den Zika-Virus. Aber Argentinien ist dabei nicht betroffen. Super unterwegs. Mehr dazu im Netz. funkhauseuropa.de. Just an old-fashioned kiss. It gets me hot even in winter. How can I resist? Oh, how you tease me. A simple kiss upon my cheek. It makes my knees a little weaker. Your lips are like a spring morning dew on a red rose. Kiss me quick, kiss me hard, make it slow, make it sound, cheek to cheek. Me in the park, smooch me up in the taxi, and those lingering hugs. You got me in paradise, and I'm feeling alone. So much love, and you give me more. Kiss me quick, kiss me hard, make it slow, make it sound, cheek to cheek. Just as long as you keep me close. Und Funkhaus Europa. Şu an benimle değilsin ya, nefes bile zarar. Üstelik tam ismimizi yazmalık camımdaki buhar. Hayatımdan çıkıp gitmek hangi duyguya, hangi korkuya, hangi uykuya, hangi sorguya yarar ki yar? Ara, ara, yakın mesafe bitmiş olsa da ara, geçen huzurlu gün. Nefes bile zarar. Üstelik tam ismimizi yazmalık camımdaki buhar. Hayatımdan çıkıp gitmek hangi duyguya, hangi korkuya, hangi uykuya, hangi sorguya mesafe bitmiş olsa da ara, geçen huzurlu günler hatırına ara, bugün bu aşkın ihtiyacı var birazcık alttan almana ara, ara, hiç uymasam gurur yapanlara. Thank you. Funkhaus Europa. Europa. Motoboy é da hora, faz o corre, entrega tudo na maior agilidade. Ele não deixa full, ele não dá mole de cruzar a cidade. O motoboy é zica, leva sua vida louca dentro do baú. No seu capacete tem um GPS que vai de norte a sul. Ele vem voando e passa buzinando pelo corredor. O coração marcado, sempre acelerado por um grande amor. Ele é fundamental. Ele é solidário. Se pegar pra um, pegou pra geral. Oh, yeah. Liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, ele. Você pode confiar. Liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, ele. Liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga. Liga, liga, liga, liga, liga ele. Você pode confiar. Liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga ele. Yeah. O motoboy é da hora, faz o corre, entrega tudo na maior agilidade. Ele não deixa furo, ele não dá mole, ele cruza a cidade. O motoboy é zica, leva sua vida louca dentro do baú. No seu capacete tem um GPS, vai de norte a sul. Ele vem voando e passa buzinando pelo corredor. Servus Georgie, hier mit Motorboy um 11.51 Uhr und gleich ist wieder Zeit. 12:05 gibt es hier die Refugee, das Refugee Radio auf Arabisch und Englisch. Alle Informationen zusammengepresst für Sie. Und ich bin Marol Isuki. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit, wir feiern jetzt. Karneval in Köln ist nämlich, könnt ihr vielleicht mal ein bisschen Stimmung machen? Ich bin Marol Isuki. Also, ihr gefeiert. Salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you. Follow me. Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, I can't be on two wheels. 800 cash, that's a hell of a deal. I'm headed downtown. Cruising through the alley. Tiptoeing in the street like ballet. Pulled up, moped to the valet. White walls on the wheels like mayonnaise. Dope, my crew is ill. And all we need is two good wins. Got cash in the tank, cash in the bank. And a bad little mama with a my face. I'ma lick that, stick that. Break her off, kick cash, snuck her in backstage. You don't need a wristband. Dope. Downtown. Downtown. Downtown. Me, the M, the A, C, the K. Sounded like a French pimp bump back in the day. I take her to Ponderay and I watch her skate. I mean, water ski, Ollie, Ollie, oxen free. I'm perusing down fourth and they watching me. I do a headstand and eagle lands on my seat. Well, hello, but baby, the kickstand ain't free. Now, do you or do you not wanna ride with me? I got one girl, I got two wheels. She a big girl, but ain't a big deal. I like a big girl, I like them sassy. Going down a back street, listening to Black Street. Running around the whole town. Neighbors yelling at me like you need to slow down. Going 38, Dan, chill yourself out. Mow your damn lawn and sit the hell down. If I only had one helmet, I would give it to you. Give it to you. Cruising down Broadway, girl, what a wonderful view. Wonderful view. There's layers to this ish player. tiramisu, tiramisu. Let my coattail drag, but I ain't tiramisu, tiramisu. Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch.